Idee: Hindernisse im Alltag. Um eine gute Haltung in ruhiger Weise zu erlangen, sollte man die bereits vorhandene Positur anerkennen und sich in ihr stabilisieren. So lernt man nachhaltig, ein eigenes Gut aufzubereiten. Dadurch gelingt uns wahrscheinlich bald schon etwas. Wir wollen mit dem zurechtkommen, was uns gegeben ist. Eine Bewältigung des Gegebenen hat da manche not getan. Der Mensch sollte etwas in Erfahrung bringen, was ihn bestätigt hat. Um bei sich für das Leben eine gewisse Zufriedenheit sicherzustellen, sollte man die eigenen Güter anerkennen, wie sie sind. Es gilt, die damit verbundenen Dinge anzugehen und bereitwillig zu leisten. Danach möchten manche Phasen der Erholung bei uns eintreten. Insgesamt sollten wir einen Weg gehen, auf dem etwas wahr wird, was wir gut gefunden haben.